Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Willkommen zur klassischen Lesung in der ARD-Themenwoche Heimat, sagt Judith Heidkamp. Und nachdem wir auf diesem Sendeplatz ja im Frühjahr die große Feuchtwanger-Lesung hatten mit Axel Milberg, Exil, liegt es nahe, heute das Heimatkapitel aus diesem Roman zu wiederholen. Einer riecht die Heimat im Exil, heißt es da. Und erzählt wird von den Deutschen, die in den 30er Jahren in Paris Zuflucht fanden. Und natürlich hatten sie Heimweh und natürlich hofften sie, dass sie bald zurückkehren würden, was sich ja als falsch erwies. Genauso wie die Flüchtlinge das heute tun, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Also, dieser Ausschnitt erwartet Sie heute bei uns. Vorher aber noch ein ganz besonderes Fundstück aus dem BR-Archiv. Ein Interview mit Leon Feuchtwanger nämlich, in dem es genau um diese Fragen geht. Heimat und Exil, Heimat und Fremde. Ein Interview von 1957, für das ein Reporter des Bayerischen Rundfunks extra nach Pacific Palisades fliegen musste. Denn Leon Feuchtwanger, der immer Heimweh nach München hatte, ist ja nie mehr in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Im Nachwort von Exil hat er noch, und das war 1939, zuversichtlich den Sieg über Hitler und einen Roman Rückkehr angekündigt. Aber zur Rückkehr ist es nie gekommen. Feuchtwangers Exil hat ihn bekanntlich schließlich nach Kalifornien gespült, wie so viele andere deutsche Schriftsteller. Er war im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Schriftstellern weiterhin sehr erfolgreich. Aber die Amerikaner trauten ihm nicht. Er war ihnen zu links und bekam also die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht. Und das war der Grund, warum er Amerika nicht mehr verließ. Er hatte schlicht Angst, dann nicht mehr zurückzukommen. Heimat. Die ARD-Themenwoche auf Bayern 2. Wie ich herausfuhr zu Ihnen durch diese sanft geschwungenen Berge mit der subtropischen Vegetation, mit dem Blick auf den Pazifik, da dachte ich mir, das ist ein Stück Paradies. Aber als ich dann in Ihr Haus kam, in dem so vieles, was Sie mit München und mit der alten Welt verbindet, von allen Wänden, von allen Bücherregalen, von allen Möbeln herabstrahlt auf uns, da habe ich mich gefragt, ist man wirklich glücklich, wenn man weit weg lebt von dem Land, dem man einmal angehört hat? Sehen Sie, ich lebe hier, weil mir das Klima so überaus angenehm ist. Im Übrigen bin ich deutscher Schriftsteller und suche mich immer zu umgeben mit deutschen Dingen, mit deutschen Büchern und dergleichen. Wenn ich deutsche Bücher lese, dann habe ich das Gefühl, ich unterhalte mich mit dem Autor, auch mit dem längst toten Autor, mit dem klassischen Autor. Ich bin ein leidenschaftlicher Leser und ich lese naturgemäß auch aufs Technische hin. Das heißt, ich suche dem Autor auf seine Tricks zu kommen. Ja. Ich freue mich, wenn ihm etwas besonders Schwieriges geglückt ist. Ich überlege mir, wie hättest du das angepackt und dergleichen. Ja. Und ich vermeide es im Übrigen, wenn ich irgend kann, in einer fremden Sprache zu sprechen. Ich lese die fremden Sprachen zumeist recht gut, aber ich finde, schreiben kann man nur in seiner Muttersprache. Ich muss ab und zu Artikel, englische Artikel oder französische Artikel schreiben, oder ich muss im englischen Rundfunk sprechen oder habe amerikanische Television. Aber in meinem Haus spreche ich fast ausschließlich Deutsch. Ja. Und ich versuche auch Deutsch so viel wie möglich zu hören. Ja. Außerdem umgebe ich mich auch mit allen modernen Sprachlexiken und Ähnlichem. Also deutsche Umgangssprache, dann besonders auch bayerische Dialekte. Ja. Also ich fühle mich im gewissen Sinn immer zu Hause in Deutschland, auch wenn ich hier bin. Ja, nun, Sie haben natürlich es verstanden, hier sich eine, sagen wir mal, eine Insel zu bauen. Aber andererseits sind Sie ja nicht der Einzige, denn es ist ja wirklich eine Eine Insel, in der sehr viele andere Insulaner gelebt haben und auch heute noch leben. Ja, das ist leider lang her, dass hier viele deutsche Schriftsteller und wahrscheinlich die besten ihrer Zeit. Lange in amerikanischen Begriffen, nämlich 10 Jahre. Länger. Ja? Denn es ist ja immerhin seit 40, also 17 Jahre. So ja. Um das Jahr 40 waren eine ganze Menge großer deutscher Autoren hier. Thomas und Heinrich Mann, Brecht, Werfel, Bruno Frank, Alfred Neumann, viele, viele andere. Und wir hatten eine große, geistig interessierte deutsche Kolonie. Ah ja. Jetzt sind wir, ehrlich gesprochen, etwas vereinsamt. Es war also eigentlich doch der Krieg und das von Hitler heraufbeschworene Situation, die sie zusammengeführt Gewiss, hat. Gewiss, es war das Exil, aber etwas war seltsam, dass alle eigentlich unabhängig voneinander hierher gekommen sind. Und zwar sogar in einen bestimmten Teil dieses riesigen Los Angeles. Wir wohnten alle ziemlich nah aneinander, ohne dass wir das beabsichtigt hätten. Aber es war eben so. Sie meinen, das war ein reiner Zufall, ja? Es war nicht Zufall, sondern wir wurden wohl angezogen von den gleichen Situationen, von der gleichen Lage, von dem gleichen Klima. Und wie hat sich denn das dann gesellschaftlich abgespielt? Haben Sie sich gegenseitig besucht? Oder? Ja, wir kamen viel zusammen. Es gab auch... Ich will nicht gerade sagen Vereinsmeierei, aber immerhin so eine Art Clubabende. Man hat einander vorgelesen. Und das haben Sie getan, ja? Ja, sehr viel. Thomas Mann also, auch zum Beispiel? Ja, Thomas Mann kam zumindest jede zweite Woche hier in mein Haus und ich kam in sein Haus. Wir wohnen. Nein, oh nein, Sie stören gar nicht. Ihre Frau kommt gerade ins Zimmer herein. Wir sind gerade in einem Gespräch. Frau, Sie brauchen gar keine Angst haben, dass Sie uns gestört haben. Wir machen ein Gespräch für den Tonrundfunk, also für den Bayerischen Rundfunk. Dann sage ich halt guten Abend. Ja, dann müssen Sie nur näher ans Mikrofon kommen. Guten Abend. Das war sehr nett. Das ist ein zweites Stück Bayern, was wir hier haben. Ja, wenn ich mit meiner Frau spreche, dann komme ich natürlich immer ins Bayerische. Ja. Und ich muss sagen, selbst wenn ich in einer fremden Sprache rede, dann kommt immer der bayerische Akzent durch. Ja. Man erkennt, gute Bayern erkennen auch mein Englisch als Heimatsprache. Ja, wirklich, ja. Ja, wir sprachen gerade, als Ihre Frau hereinkam, sprachen wir von den gesellschaftlichen Beziehungen, die sich in diesen Jahren, von denen Sie sprachen, angebahnt haben. Wie ist es denn eigentlich mit dem, sagen wir mal, mit dem amerikanischen Element? Haben Sie Gedankenaustausch? Finden Sie unter den Amerikanern Menschen, mit denen Sie sich auf Ihre Sprache unterhalten können? Ich meine, auf Ihre geistige Sprache. Das ist ein weites Feld. Ja, das glaube ich. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Amerikanern, Schriftstellern, Universitätslehrern, Wissenschaftlern, mit denen wir uns ausgezeichnet verstehen und mit denen ein wirkliches Gespräch sehr häufig zustande kommt. Übrigens ist es erstaunlich, wie viel Amerikaner Deutsch sprechen. Und es kommt sehr häufig vor, dass der Amerikaner sagt, erlauben Sie, dass ich Englisch spreche, aber erwidert Sie bitte Deutsch. Tatsächlich. Ja, das kommt sehr häufig vor und man versteht sich auch ausgezeichnet. Naja, es gibt ja auch unter den Amerikanern und vor allem in diesem seltsamen Hollywood natürlich auch Menschen aller Schattierungen, vor allem Künstler, mit denen Sie sich wahrscheinlich doch sehr viel zu sagen haben. Ich denke gerade an Chaplin. Ja, mit Chaplins waren wir sehr, sehr befreundet. Und so sehr ich Chaplins Filme liebe, wenn er von seinen Filmen erzählte, wenn er, bevor er den Film machte, den Film schon durchsprach und eigentlich vorspielte, er konnte 4 Stunden in einer Folge erzählen und den Film spielen, lange bevor er da war. Und das ist eines der größten Erlebnisse. Das gehört mit zu den größten Erlebnissen, die ich hatte. Weil man da sah, wie es in ihm arbeitete, wie ein Film entstand und Ähnliches. Ja. Und er war sehr begierig auf Ratschläge. Aber er dachte auch die Ratschläge durch. Aber das Seltsame war, dass er schließlich keinen einzigen Ratschlag annahm. Er kam immer auf seine ursprüngliche Fassung zurück. Ja, aber und das ging jedem so, der mit Chaplin sprach. Ja. Auch er ließ sich etwa von einem Komponisten nach seinen Ideen Musik schreiben. Aber er verwarf wieder den Komponisten und kam auf seine sehr primitive Fassung zurück. Mhm. Sie erwähnten gerade ein Wort im Zusammenhang mit Chaplin, was mir selbst auf der Zunge lag, in genau der umgekehrten Beziehung, nämlich das Wort annehmen. Glauben Sie, Herr Feuchtwanger, dass Sie bewusst oder unbewusst von dieser Atmosphäre, von diesem Land, von dieser Erde, von dieser geistigen Strömung etwas annehmen? Glauben Sie, dass dieses Land, in dem Sie nun leben und arbeiten, auch auf Ihr Werk und Ihr Schaffen abfärbt? Aber gewiss. Ich bin überzeugt, dass die ständige Umgebung, das heißt vor allem das Sprachliche, dass die Worte, die im Radio immerzu auf einen einklingen, die Zeitungen, die Worte, die man hört, dass das alles notwendig Einfluss hat auf das, was man selber denkt und schreibt. Sehr häufig findet sich für ein amerikanisches Wort kaum eine deutsche Bezeichnung, die genau deckt. Mhm, ja. Vor allem auch technische Dinge, die in den letzten 17 Jahre lebe ich jetzt hier, die ich nur hier, mit den Fremden, mit den englischen Worten zu hören bekommen habe. Ich war, als ich in dieses Land kam, schon durchaus ausgereift. Mhm. Ich hatte sehr viele Schicksale hinter mir. Ich war so fertig, dass ich nicht glaube, dass die Einflüsse sehr tief gegangen sind. Mhm. Es ist nur das ständige Ringen um den rechten Ausdruck, um das genau treffende Wort. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie ich es häufig tue, wie soll der Übersetzer das rauskriegen, dann findet man doch, die letzte Klarheit ist nicht erreicht, du musst es noch schärfer fassen und umgekehrt. Ja. Englische oder französische Bücher in deutschen Übersetzungen lese, dann übersetze ich unwillkürlich, sehr häufig zurück. Und dann sehe ich, dass der deutsche Übersetzer leider gar nichts getroffen hat. Das ist ein fremdes Buch. Ja. Ist. Ja, ich sehe das macht mir natürlich große Angst um meine Bücher. Ja. Denn ich sage mir, was soll der arme Leser, der das Buch in einer fremden Sprache liest, welchen Eindruck wird der nun haben? Ja, ja. Ja, ich sehe aus all dem, dass Ihnen die Werkzeuge der Schriftstellerei ungeheuer wichtig sind. Das fing schon damit an, als Sie uns heute Nachmittag erzählten, als man Sie fragte, was Sie von Hitler dächten. Und Sie sagten, er hätte 160.000 Worte geschrieben und 140.000 Worte wären schlechtes Deutsch gewesen. Ja, sehen Sie, selbstverständlich liegt uns das Wort ungeheuer am Herzen. Ja. Wir haben sehr häufig auch, als wir hier viele waren, Schriftsteller waren, heftige Kämpfe geführt, oft um winzige Nuancen eines Wortes. Warum hast du das so gemacht? Lässt sich das nicht besser ausdrücken? Und ähnliches, das war sehr, sehr oft. Und dann fragen wir uns, wie wird die deutsche Sprache sich jetzt in Deutschland entwickeln, unter den neuen Verhältnissen? Ja. Und das hat uns sehr beschäftigt. Ich glaube, sie hat sich während der Hitlerzeit leider entwickelt. Ja. Es gibt da gewisse Worte und Wendungen, mit denen ich mich durchaus nicht befreunden kann. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Also es gibt eine ganze Menge. Ja. Nein, das ist das Wenigste. Aber sagen wir auch, das Wort Interesse ist ungeheuer schwer, Deutsch wiederzugeben. Jetzt, soweit ich sehe, sowohl in Ostdeutschland wie in Westdeutschland, sagt man stattdessen Anliegen. Das ist mein Anliegen. Oder das deckt aber keineswegs die sehr vielen verschiedenen Bedeutungen des Wortes Interesse. Ja, also ich, der ich gerade aus Deutschland komme mit dem Flugzeug, ich erröte. Für mich ist es schon selbstverständlich geworden. Aber Herr Feuchtwanger, sprechen wir von etwas anderem. Nachdem wir so viel von Worten gesprochen haben, sprechen wir doch von den, 80.000, 90.000, 100.000 Worten, die Ihr nächstes Buch ausmachen wird, an dem Sie gearbeitet haben. Ist es schon fertig? Ich habe vor kurzer Zeit, vor einem Vierteljahr ungefähr, ein Buch fertig gemacht. Einen biblischen Roman, Jephtha und seine Tochter. Es ist einer meiner kürzesten Romane. Er hat nur ungefähr 100.000 Worte. Meine Romane sind leider oder glücklicherweise gewöhnlich sehr lang, wiewohl ich mich bemühe, sie so kurz wie möglich zu halten. Ich verdichte, was irgend geht, Und die Fassung, die der Leser bekommt, ist die 40. oder 50. Fassung. Ja. Ist ein Roman, der heute 120 oder 150.000 Worte hat, hat sicherlich ursprünglich 1 bis 1,5 Millionen Worte gehabt. Und ich werfe ungeheuer viel heraus. Mit blutendem Herzen? Nein, nicht mit blutendem Herzen. Ich kann die alten Dinge dann gewöhnlich noch für Novellen und Ähnlichem verwenden. Sie sind in gewissem Sinn fertig. Ja. Sagen Sie, wann wird das Buch erscheinen? Es kommt in Deutschland zuerst heraus, nicht? Ich lege Gewicht darauf, dass meine Bücher immer zuerst in Deutschland erscheinen, weil ich will, dass der wirkliche Text vorhanden ist und nicht, und so, dass das Buch nicht durch das Medium einer Übersetzung, die ja doch immer Nuancen verändern muss, sichtbar wird. Also im Oktober wird das herauskommen. Das Buch erscheint in Deutschland im Oktober und ich denke, es wird dann im frühen Frühjahr oder noch im Winter in den meisten anderen Sprachen erscheinen können. Ja, sehen Sie, also mit der Tatsache des Erscheinen Ihres Buches im Oktober, da haben wir sozusagen, wie man im modernen Deutschen, das Sie so kritisieren, sagen würde, einen Aufhänger gefunden für dieses Interview. Ein schreckliches Wort, ich hasse es auch, ich habe es nur gesagt, um Sie zum Lachen zu bringen. Das höre ich allerdings zum ersten Mal. Ja, also vergessen Sie es wieder, wir haben einen Aufhänger gefunden. Und da wir schon dabei sind beim Aufhänger, lassen Sie mich wenigstens der Ordnung, wenn nicht der Höflichkeit halber nachholen, dass wir in dem Fernsehinterview, was wir gemacht haben, Ihnen gratuliert haben zu dem Preis, dem Kulturpreis der Stadt München, der Ihnen verliehen wurde, und dass wir mit größter Freude und Ehrlichkeit das auch in diesem Interview nachholen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Glückwunsch und ich muss sagen, dass mir die Ehrung gerade von Seiten meiner Heimatstadt mit das Liebste ist, ich weiß nicht, wie man jetzt in Deutschland sagt, was mir hat passieren können. Ich glaube, das war gut so. Und jetzt fahren wir zurück nach Los Angeles. Wie weit ist es bis Hollywood? Wie viele Meilen? Na, es sind 20 Meilen ungefähr. 20 Meilen, das Sie sind... Sie werden bei starkem Verkehr doch 40 Minuten brauchen. Eine andere Welt ist das, Herr Feuchtwanger. Ja, ja. Eine Welt, in der Sie sich sehr schön zurechtgefunden haben und in der Sie unser Land auf die wunderbarste Weise vertreten. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wolf Mittler war der Reporter des Bayerischen Rundfunks, der 1957, ein Jahr vor Feuchtwangers Tod, dieses Gespräch mit dem Schriftsteller geführt hat. Passt wie bestellt in diese Themenwoche Heimat und zu dieser Ausgabe der Radiotexte am Donnerstag der klassischen Lesung, in der Sie heute das Kapitel »Einer riecht die Heimat im Exil« aus Feuchtwangers Roman »Exil« hören. Und noch ein bisschen mehr. Es geht in diesem Roman um den Münchner Komponisten Sepp Trautwein, der wegen Hitler nach Paris emigriert ist und dort gelegentlich für eine Emigrantenzeitung, die Pariser Nachrichten, schreibt. Ein Journalist dieser Zeitung wird von den Nazis verschleppt und Trautwein schwört sich, diesen Journalisten freizukämpfen. Es liest Axel Milberg. Kunst und Politik. Obwohl Sepp Trautwein bei Friedrich Benjamins Überfälligkeit als einer der ersten an eine Gewalttat der deutschen Polizei gedacht, hatte es ihn wie ein Schlag getroffen, als sich durch die Mitteilung der Schweizer Behörden und durch die Verhaftung Dittmanns seine Vermutung bestätigte. Er sah das Unrecht, spürte es. Benjamin verklärte sich ihm. Ihm war, als hätte er persönlich etwas an ihm gut zu machen. Er sah die Wärter und Polizeimenschen, wie sie über Friedrich Benjamin herfielen, naive, rohe Bauern und Vorstädter, die jetzt ihre dunklen Triebe an dem Verhassten auslassen konnten. So dachte und spürte er, als ihm Gingold den Antrag machte, endgültig anstelle Friedrich Benjamins in die Redaktion einzutreten. Der Antrag erregte ihn. Er wusste, wenn er ihn annimmt, ist es für lange Zeit vorbei mit seiner Musik. Aber es geht ihm gegen das Gewissen abzulehnen. Unschlüssig wie nie in seinem Leben bat er sich Bedenkzeit aus. Er besprach die Angelegenheit mit Anna. Sie riet ihm mit einer Heftigkeit ab, auf die er nicht gefasst war. »Was?« entrüstete sie sich. »Sie muten dir zu, dass du deine Musik an den Nagel hängst?« Die Perser haben schon genug gelitten durch diese albernen PN. Soll ich deine Politik jetzt ganz auffressen? Mit seiner Vernunft musste Sepp ihr recht geben. Was ihn in seinem Innersten bedrängte, diese wilde Sehnsucht, Friedrich Benjamin zu helfen, davon konnte er ihr nichts sagen. Beinahe schämte er sich der unbegreiflichen Heftigkeit seines Gefühls. Da ihm nichts Besseres einfiel, sagte er schließlich, »Außerdem wäre es doch gut, wenn ich endlich einmal etwas mehr zum Haushalt beitragen könnte.« Das war reichlich ungeschickt. Sie funkelte ihn denn auch an, ernstlich zornig. »Red doch nicht solchen Bockmist. Seit wann bist du auf Geld aus? Willst du die Perser liegen lassen, wegen ein paar hundert Franken im Monat?« »Wenn ich übrigens die Rundfunkaufführung durchdrücke, bringt das allein mehr, als du in einem halben Jahr aus deinem Gingold herausquetschen kannst. Sei gescheit, Sepp. Praktische Politik für den Alltag machen, das kannst du doch überhaupt nicht. Dafür bist du nicht robust genug. Dafür bist du zu anständig.« Anna hatte erkannt, dass was Tieferes im Spiel sein musste, gegen das sie mit Erwägungen des Verstandes nicht aufkam. »Ich bitte dich inständig«, sagte sie dringlich. »Ich habe kein Talent. Um mich ist es nicht schade, wenn ich bei meinem Doktor meine widerliche subalterne Arbeit verrichte. Aber du, wenn du Arbeit machtest, die andere besser machen können, statt deiner Musik, die nur du machen kannst, das wäre ein Jammer.« Sepp wollte nicht wahrhaben, dass ihn ihre Worte anrührten. »Gar so niedrig«, maulte er halb im Spaß, »solltest du meine Schreiberei doch nicht einschätzen. Wer sagt dir denn so genau, dass es lauter Dreck ist? Und was sagst du nachher, wenn ich den Friedrich Benjamin doch herauskriege?« Für den nächsten Morgen hatte er Gingold Bescheid versprochen. Der Abend kam, und noch immer stand gegen das Nein seiner Vernunft das Ja seines Gefühls. Er beschloss, die Sache mit seinem Freund Oskar Czernik zu bereden. Viele fanden diesen Oskar Czernik anregend, ernst nahmen ihn wenige. Sepp Trautwein liebte ihn leidenschaftlich, den Mann und seine Verse. Das Ungebundene an ihm, das Anarchische, Nihilistische zog ihn an. Sein ganzes Leben hatte dieser 40-Jährige damit verbracht, zu lesen, Musik zu hören, Bilder anzuschauen, spazieren zu gehen, ab und zu mit einer Frau zu schlafen und mit allen und jedem über alles und jedes zu diskutieren. In Deutschland hatte Czernik von einer kleinen Rente, die Verwandte ihm ausgesetzt, zigeunerhaft gelebt. Im Exil war diese Rente so zusammengeschrumpft, dass er vollends verwahrloste. Trautwein hatte ihm geholfen, so gut er es vermochte, aber er vermochte nicht viel. Schließlich fand Czernik Unterkunft nur mehr in dem Barackenasyl, welches ein Komitee den elendesten der deutschen Emigranten zur Verfügung gestellt hatte. Sepp Trautwein hatte Czernik bisher nur bei Tage besucht. Wie er die ganze Trostlosigkeit des Raumes, in welchem der Freund, zusammengepfercht mit mehr als 20 anderen, seine Tage und Nächte verbrachte, jetzt zum ersten Mal im grellen Licht einer nackten elektrischen Birne sah, überlief es ihn, obwohl er wenig abhängig war von äußeren Dingen des Lebens. Matratzen lagen auf der Erde, eng nebeneinander, dünne, schmutzige, zerflickte Decken darauf. In die Wände waren ein paar Haken und Nägel eingeschlagen, an denen die Insassen ihre Kleider aufhängen konnten. Für sonstige Habseligkeiten gab es keinen Platz. »Es ist nett von Ihnen, Professor«, sagte Czernik, »dass Sie sich einmal wieder sehen lassen. Sie sollen auch gleich den Lohn dafür haben. Es sind mir ein paar Verse für die Perse eingefallen, die drei Verse für den Schlachtbericht, mit denen wir nie zufrieden waren.« Er sprach nicht sehr laut, wohl wegen der anderen, die Trautwein neugierig, unfreundlich musterten. Trautwein fühlte sich unbehaglich. »Hören Sie«, bat er, »gehen wir woanders hin. Ich kann mich hier nicht ernsthaft mit Ihnen unterhalten.« »Das ist ein Fehler von Ihnen«, höhnte mit seiner sanften Stimme Czernik. »Ich zum Beispiel muss hier ernsthaft leben.« Und da Trautwein darauf bestand, wegzugehen, machten sie sich schließlich auf den Weg durch die öde Vorstadt. An einem Haus, das verloren inmitten öden Geländes stand, zeigte eine Leuchtschrift das Café zur guten Hoffnung an. Sie traten ein. Es war ein grell belichteter Raum, voll von Fuselgestank, aber warm. Trautwein bestellte für Czernik einen Glühwein, für sich ein Bock. Sie saßen, genossen die übel riechende Wärme, tranken. Beiden war wohl. Schließlich zog Czernik Manuskripte heraus, Verse, die er in den letzten Tagen gemacht hatte. »Sie haben in letzter Zeit wenig für Ihren ergebenen Jünger getan. Ich bin leider wieder einmal vollkommen blank.« »Lieber Czernik«, entschuldigte sich Trautwein, »welche Schwierigkeiten es macht, Ihre Verse bei einem bürgerlich respektablen Blatt durchzudrücken, brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen. Übrigens werde ich wahrscheinlich trotzdem bald mehr für Sie erreichen können.« Und er erzählte ihm von dem Angebot der Nachrichten, von seiner Lust und seinen Bedenken. Ja, er konnte über diese Dinge mit Czernik noch freier reden als mit Anna. »Ich würde es natürlich gerne sehen, Professor«, sagte Czernik mit dem gewohnten zynischen Egoismus, »wenn Sie mehr verdienten, denn ich nehme an, dass dann auch für mich mehr abfiele.« »Aber vor einer Illusion hüten Sie sich gefälligst. Bilden Sie sich nicht ein, dass irgendeine Macht der Welt Ihrem Friedrich Benjamin wird helfen können. Der Mann hat sich in einen Kampf eingelassen gegen die Gewalt und die Dummheit. Er hat sich fangen lassen, also ist er verloren. Man wird zahllose papierende Proteste in die Welt hinausschreien und die anderen werden sich damit den Hintern wischen. Diejenigen aber, welche die Proteste schreiben, sind die Naiven, Weltfremden. Sie verdienen nicht, dass man auf sie hört. Übers Niederträchtige niemand sich beklage, denn es ist das Mächtige, was man dir auch sage. Was wollen gar Sie da helfen, Professor? Glauben Sie, Herr Hitler wird Herrn Benjamin freilassen, weil Herr Trautwein einen guten Artikel schreibt? Das wäre gelacht. Sie täten besser, wenn Sie Ihre Finger von der Sache ließen. Halten Sie sich endlich an Ihre ernsthafte Arbeit, an Ihre Musik. Sie haben Dummheiten genug getrieben und Jahre genug vertrödelt. Trautwein sah seinen Freund an. Es bewegte ihn, dass ihm Czernik die gleichen Argumente vorhielt wie Anna. Er war unschlüssig. Noch als Gingold ihn fragte, »Wie ist das also, geschätzter Herr Professor, kommen Sie zu uns?« war er unschlüssig. Dann, nach 2 Sekunden Zögerns, sagte er, ja. In diesen nächsten Tagen arbeitete er, dass ihm der Kopf rauchte. Gegen seine Art war er diesmal wild geschäftig, rief bei den Organisationen an, die ihm behilflich sein konnten, rannte zur Polizei, wurde beim Auswärtigen Amt vorstellig, beim Schweizer Gesandten. In wenigen Tagen wurden dank seiner Arbeit die PN zur Zentrale des Kampfes für Friedrich Benjamin. Schon am Tage, da er zum ersten Mal vom Verschwinden Friedrich Benjamins gehört, hatte er den Plan gefasst, das innere Bild, das er jetzt von dem Verschwundenen in der Seele trug, festzuhalten, in einem Aufsatz, welcher aller Welt deutlich machen sollte, wer Friedrich Benjamin war und welch nie dagewesenes Unrecht an ihm begangen wurde. Er schrieb also. Man hatte über die Entführung des Journalisten Friedrich Benjamin viel geschrieben. Trotzdem klangen Trautweins Worte neu, nie gehört, und der Fall Benjamin erschien jetzt bedrohlicher, erregender. Viele Zeitungen druckten den Aufsatz nach, viele Millionen Menschen lasen den Aufsatz. Die meisten unter ihnen waren eine Minute lang empört, in der nächsten vergaßen sie Sepp Trautwein und Friedrich Benjamin. Die deutsche Emigration war zerklüfteter als jede andere. Es gab unter den deutschen Exilanten zahlreiche, die um ihrer politischen Gesinnung willen hatten fliehen müssen, und es gab die große Masse derjenigen, die, nur weil sie selber oder ihre Eltern in den standesamtlichen Registern als Juden geführt wurden, sich zur Auswanderung gezwungen gesehen hatten. Viele der deutschen Emigranten waren eingekerkert gewesen, misshandelt, gedemütigt, schikaniert. Viele hatten Freunde und Verwandte, die in Deutschland umgekommen waren. Viele arbeiteten außerhalb der Reichsgrenzen am Sturz des verhassten Regimes. Aber es gab auch solche, die mit der neuen Herrschaft einverstanden waren, die nie gefühlt, ja kaum gewusst hatten, dass sie Juden waren und die nur sehr gegen ihren Willen aus ihrer vielhundertjährigen Heimat vertrieben worden waren. Für die meisten bedeutete die freiwillige oder erzwungene Flucht aus Deutschland Preisgabe ihrer Stellung und ihres Vermögens. Denn die Stellung musste aufgegeben, das Geld zurückgelassen werden. Womit sonst hätte die regierende Partei die Versprechungen halten können, die sie ihren Mitgliedern gemacht hatte, bevor sie ans Ruder kam? So lebten also die deutschen Immigranten zumeist in Dürftigkeit. Es gab Ärzte und Rechtsanwälte, die mit Krawatten hausierten, Büroarbeit verrichteten oder sonst wie illegal, von der Polizei gehetzt, ihr Wissen an den Mann zu bringen suchten. Es gab Frauen mit Hochschulbildung, die als Verkäuferinnen, Dienstmädchen, Masseusen ihr Brot verdienten. Wohin immer diese trüben Gäste kamen, waren sie unerwünscht. Man erlaubte ihnen nicht zu arbeiten, kaum zu atmen. Man verlangte Papiere von ihnen, Ausweise. Die hatten sie nicht, oder was sie hatten, genügte nicht. Manche waren geflohen, ohne Papiere mitnehmen zu können. Die Pässe der meisten liefen allmählich ab und wurden von den Behörden des Dritten Reichs nicht erneuert. So hatten es diese Exilanten schwer, bestätigt zu bekommen, dass sie waren, wer sie waren. Das war manchen Ländern ein gelegener Vorwand, sie abzuschieben. Den wenigsten bekamen die Leiden, die sie durchzumachen hatten. Denn Gesinnung, Prinzipientreue sind Güter, auf die man leichter verzichtet als auf das tägliche Brot und auf die Butter darauf. Und wenn es sich darum handelt, Ballast über Bord zu werfen, muss die Moral am ehesten daran glauben. Viele von den Emigranten verkamen. Ihre schlechten Eigenschaften, im Wohlstand versteckt und behütet, drangen zutage, ihre guten schlugen um. Je ranziger ihre Hoffnung wurde auf Rückkehr in die Heimat oder zumindest in gesicherte Verhältnisse, umso tiefer ließen sie sich fallen. Ja, Exil zerrieb, machte klein und elend. Aber Exil härtete auch und machte groß, reckenhaft. Viele engte das Exil ein, aber den Besseren gab es mehr Weite, Elastizität, es gab ihnen Blick für das Große, Wesentliche und lehrte sie, nicht am Unwesentlichen zu haften. An diese Emigranten klammerten sich viele Hoffnungen innerhalb und außerhalb der Grenzen des Dritten Reichs. Diese Vertriebenen, glaubte man, seien berufen und auserwählt, die Barbaren zu vertreiben, die sich ihrer Heimat bemächtigt. Sepp Trautwein arbeitete verbissen. Durch alles, was er schrieb, klang die Überzeugung, dass seine gute Sache siegen werde und dass der Zusammenbruch der Barbarei in Deutschland nicht fern sei. Trotzdem ließen die höhnischen Worte, mit denen Oskar Czernik in dem scheußlichen Café zur guten Hoffnung sich über seine Zuversicht lustig gemacht hatte, ihn nicht los. Mit jedem Tag wuchs seine Ungeduld. Seit 3 Wochen schon war Friedrich Benjamin verschwunden und nichts geschah. Nichts wusste man von seinem Schicksal. Da, endlich, am 29. März veröffentlichte die Schweizer Regierung eine Meldung, die dem erlahmenden Kampf für Benjamin neuen Schwung gab. Die Schweizer Polizeibehörden hatten Beweismaterial zusammengetragen, so erdrückend, dass der verhaftete Dittmann unter seiner Wucht zusammengebrochen war. Er hatte ein detailliertes Geständnis abgelegt, seine Helfershelfer genannt und preisgegeben. Diese Helfershelfer aber waren amtliche deutsche Stellen. Es war also schlüssig erwiesen, dass Friedrich Benjamin im Auftrag deutscher Behörden vom fremden Territorium weg mit List und Gewalt über die Grenze verschleppt worden war. Schon für den 2. April war eine Interpellation darüber im Schweizer Nationalrat angekündigt. Manche von Trautweins Freunden glaubten, es werde alles im Sand verlaufen. Trautwein wollte davon nichts hören. Mit fieberhafter Spannung wartete er darauf, was die Schweiz beginnen werde. Am späten Nachmittag des 2. April erfuhr man in Paris, wie die Interpellation verlaufen war. »Wir haben denn auch«, hatte der Sprecher der Schweizer Regierung erklärt, »durch unseren Gesandten in Berlin eine Note überreichen lassen. Wir haben von der deutschen Regierung Wiedergutmachung verlangt.« Trautwein, als die Meldung den Nachrichten telefoniert wurde, strahlte, als hätte er einen großen persönlichen Sieg erfochten. Übersprudelnd, sehr münchnerisch, krähte er seinen Jubel heraus, rannte herum, konnte sich nicht beruhigen. Die Schweizer Meldung ist ihm eine Bestätigung, dass er sein großes Opfer nicht umsonst gebracht hat. Der letzte Rest der Müdigkeit, die ihn in diesen Wochen schwerer Arbeit manchmal überfallen hat, weicht von ihm. Er fühlt sich frisch, zuversichtlich wie in seiner ersten Studentenzeit. Dabei hatte er einen erwachsenen Sohn. Wie alt ist er, sein Hans? 17. Nein, morgen wird er 18. Er lacht, er schnalzt mit der Zunge. Einer riecht die Heimat im Exil. Berlin beeilte sich keineswegs, die Schweizer Note zu erwidern. Es sah aus, als würden die Zweifler recht behalten. Immer häufiger quälte Trautwein der Gedanke, vielleicht hat das Reich die Sache schon längst und endgültig entschieden. Vielleicht ist Friedrich Benjamin längst tot, verscharrt irgendwo in einem Wald. Und einmal, in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder auch erst in 2 Jahren, wird man plötzlich hören, er sei auf der Flucht erschossen worden. Oder nach einer Vernehmung durch die geheime Staatspolizei verschieden an einem Herzschlag. Oder auch, er habe sich selbst getötet, habe sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen selbst gerichtet. Es gab lange Listen solcher Toten, sorgfältig geführte, ständig wachsende. Sepp Trautwein hat sie oft gesehen. Viele Namen guter Freunde von ihm standen darauf. Der Abgeordnete Marun, der Schriftsteller Erich Mühsam, der Philosoph Theodor Lessing. Endlich, es war der 15. April geworden, traf die Berliner Antwortnote ein. Eine klare Antwort. Das Reich gab Friedrich Benjamin nicht frei. Eine höchst freche Antwort. Das Reich erklärte kaltschnäuzig, die eigenen Untersuchungen hätten keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass amtliche Stellen an der Entführung Benjamins beteiligt gewesen seien. Trautwein, während er gierig den Text der deutschen Antwortnote überlas, sagte sich, niemand habe erwarten können, das Reich werde einfach zu dem Verlangen der Schweiz Ja sagen und sein Unrecht zugestehen. Auch sagte er sich, die Schweiz habe den Fall der deutschen Ablehnung bestimmt vorhergesehen und werde folglich das Schiedsgericht anrufen, dessen Entscheidung für einen solchen Streitfall von beiden Seiten vertraglich als bindend anerkannt war. Während er sich mit Argumenten dieser Art zu beruhigen suchte, schloss er aber gleichzeitig aus dem dummdreisten Zynismus der deutschen Antwort, die Nazi kümmerten sich eben einen Dreck um die Rechtsansprüche der kleinen Schweiz und würden ihr Opfer unter keinen Umständen freigeben. Er spürte in den Tiefen seiner Seele eine schwere Müdigkeit. Die Mutlosigkeit der anderen hatte ihn angesteckt. »Ich bin keineswegs entmutigt«, wiederholte er sich immerzu, aber dabei schauten ihn die Augen Friedrich Benjamins an. Weit offen, starrend, gebrochen. Er schüttelte die üblen Gedanken ab, rief Erna Redlich, machte sich daran, sogleich einen Kommentar zu der deutschen Antwortnote zu diktieren. »Goliath verhöhnt David«, setzte Trautwein als Titel seines Aufsatzes hin, und ein solcher Aufsatz musste ihm sehr liegen. Alles in der Welt, was den Nazi opponierte, die deutsche Emigration im Besonderen, war in dieser Note verhöhnt. An ihm war es, die Unverschämtheit der Nazi zurückzuweisen. Allein der Aufsatz geriet ihm nicht. Er nahm sich zusammen. Sonst in solchen Fällen fand er mühelos das Treffende. Heute wollte nichts kommen, nichts gelang. Müdigkeit lähmte ihn, tiefe innere Hoffnungslosigkeit hinderte ihn, mit ganzer Kraft zu antworten. Noch während er diktierte, merkte er, wie schwach und vage seine Worte waren. »Wie finden Sie das, was ich da diktiert habe?« fragte er unsicher Erna Redlich. »Es ist mir aus dem Herzen gesprochen«, meinte sie, »aber«, setzte sie etwas zögernd hinzu, »Sie haben schon Besseres geschrieben, Herr Trautwein.« »Da haben Sie recht«, sagte Trautwein. Er wog das Manuskript in der Hand, voll tiefen Missmuts. Der Artikel musste sogleich in Satz. Wenn er noch ändern wollte, dann musste er das Ganze direkt in die Setzmaschine diktieren. Das war ein heikles Unterfangen, aber es blieb ihm nichts übrig. Er musste retten, was zu retten war. Er ging in die Druckerei. Er stand neben dem Setzer, einem alten, ruhigen Menschen. Inmitten des Lärms diktierte er. Noch war die Vision da, das Bild der Leiche. Ja, vielleicht kämpfte man um eine Leiche. Aber diese Idee behinderte ihn jetzt nicht mehr, im Gegenteil, sie stachelte ihn, machte seine Sätze schärfer, wirksamer. Er diktierte kalt, logisch und doch mit Wut. Es war spät, als er das Haus verließ. Im Lift traf er Erna Redlich. »Denken Sie«, sagte er, »ich habe den Artikel gleich in die Setzmaschine diktiert.« »Ist er was geworden?« erkundigte sie sich gespannt. »Ja«, krähte er stolz, um sogleich zu mildern, »ich glaube, ja.« »Das freut mich. erwiderte sie ehrlich. Trautwein sah Erna redlich von der Seite an, ihre zierliche, kleine, sanfte Figur, das Kindergesicht mit den schönen, etwas rührseligen Augen. »Ein Haserl«, dachte er. »Ein Hascherl.« Es war sehr spät. Anna wartete vermutlich noch auf ihn. Es ist ihm ein bisschen unbehaglich vor dem Zusammentreffen mit Anna und dem Buben. Sicher fassen sie die Unverschämtheit der deutschen Note als Beweis dafür auf, dass die Nazi nicht nachgeben werden. »Hören Sie«, sagte Sepp Trautwein, »ich habe einen verdammten Hunger. Wollen Sie nicht mitkommen und noch eine Kleinigkeit mit mir essen?« Erna Redlich zögert, aber man muss keine scharfen Augen haben, um zu sehen, wie viel Freude ihr Trautweins Einladung macht. »Keine Umstände«, bittet er. »Seien Sie ein guter Kamerad und kommen Sie.« Sie gehen in ein kleines Restaurant. Sie essen und schwatzen. »Es tut wohl, sich mit einem vernünftigen Menschen in Ruhe aussprechen zu können«, sagt Trautwein. Sie waren die Letzten im Lokal. Das Gehaben des Kellners war eine einzige Aufforderung, sich endlich fortzuscheren. Trautwein begleitete Erna Redlich bis zur Haltestelle des Nachtautobus, dann überholte sie der Autobus und er begleitete sie den ganzen langen Weg zu Fuß. Sie sprachen nicht viel, aber wie sie da Arm in Arm durch die angenehme Nacht gingen, fühlten sie sich einer dem anderen sehr nahe. Dann standen sie vor dem Tor des Hauses, in welchem Erna wohnte. Er hielt ihre Hand in der seinen, sie sahen einander an. Jetzt musste er sprechen. Oder sie. Wenn nicht, war alles vorbei. Er schluckte ein bisschen. Sie sagten: »Auf Wiedersehen.« Er war kein Philister, fühlte sich noch keineswegs alt und hatte nie etwas dabei gefunden, mit einer Frau zu schlafen, wenn sie ihm gefiel. Trotzdem, wie er jetzt die Straße wieder hinaufging, war er es zufrieden, dass er sie nicht in ihr Zimmer begleitet hatte. Gerade weil zwischen ihnen mehr gewesen war als körperliche Begier, war ihm, als hätte er, wenn er mit ihr geschlafen hätte, Anna betrogen. Es war noch ein langer Weg bis zum Hotel Aranjuez, eine gute Stunde noch. Ein Bistro, das gerade im Begriff war zu schließen, lockte ihn. Er trat ein und ließ sich noch ein Glas Bier geben. Dann machte er sich daran, durch den nächtlichen Frühling der Stadt Paris nach Haus zu traben. Das Gespräch mit Erna Redlich hatte ihn aufgepulvert. Er fühlte sich jung. So war er manchmal durch die Straßen Münchens oder Berlins nach Hause gegangen, angeregt, von einer heftigen Debatte in einer Weinstube oder von einer Frau kommend. Wie soll er seinen Weg fortsetzen, am rechten oder am linken Seineufer? Er entschied sich für das Rechte. Entschlossen trottete er weiter am Louvre entlang. Plötzlich war er nicht mehr in Paris. Zwar spürte er gut, dass es ganz andere Luft war, und doch atmete er wieder die Luft seiner Stadt München. Die Trautweins waren eine uralte bayerische Familie. Sie gehörten zu der Stadt in der Hochebene. Sie waren ein Teil von ihr. Es war ganz unausdenkbar, dass er, Sepp Trautwein, seine Tage fern von ihr sollte beschließen müssen. Er wusste mit hundertprozentiger Gewissheit, dass er einmal wieder in München sein, dass er wieder in München Musik machen, dass er in den vertrauten Sälen der Musikalischen Akademie, dass er im Odeon dirigieren wird und Schüler anschreien oder sie gutmütig verhöhnen. »Der Tag wird kommen«, krähte er vergnügt vor sich hin. Ja, er wusste es. Es war absolut gewiss, dass er an den Kais der Isar entlang gehen wird, die Frauentürme sehen, Weißwürste essen und Märzenbier trinken. Er schnalzte mit der Zunge. Er freute sich schon darauf, wie er Richard Strauss auf die Schulter klopfen wird und ihm sagen: »Na, Herr Nachbar, Sie hätten auch gescheiter sein können.« Und plötzlich blieb er stehen, mitten in der Stadt Paris, und lachte. Lange lachte er. Schallend. Wahrscheinlich hat er ein bisschen zu viel getrunken. Dann war es doppelt löblich, dass er der Versuchung widerstanden hat und nicht mit dem Mädchen hinaufgegangen ist. Er fühlt sich leicht, frisch, hat ein besonders gutes Gewissen, ist sehr mit sich zufrieden. Er war jetzt nahe am Hotel Aranjuez. Die leere Straße hallte von seinen Schritten. Beschwingt ging er diese letzte Strecke. Er war gar nicht müde. Er spürte kaum seine Glieder. Es war wie beim Skifahren. Er war voll Musik. Vorne war etwas ganz Leichtes, Helles. Tiefer unter war der wilde Jammer der Perser. Darüber, nicht zu grell und doch triumphierend, waren die Fanfaren. Vor sich hin aber, ziemlich laut, sang er. Was er sang, das waren weder die Fanfaren noch der Jammer, sondern merkwürdigerweise ein altes münchnerisches Volkslied, die Hymne der Stadt München. Solang der alte Peter am Petersberger steht, solang die grüne Isar durch Münchner Stadt noch geht, solang hört die Gemütlichkeit in München nimmer auf. Es gab im Hotel Aranjuez einen Lift, aber den nahm er nicht, er stieg vielmehr die ausgetretenen Treppen hinauf. Unvermittelt kam ihm wieder die Berliner Antwortnote ins Gedächtnis und sein Artikel. Der erschien ihm jetzt besonders geglückt. Und herausfordernd vor sich hin pfiff er, während er den außen steckenden Schlüssel zu seinem Appartement umdrehte. Sie ist also doch schon zu Bett gegangen, konstatierte er erstaunt und wunderte sich über sein Staunen. Denn es war klar, dass Anna nicht bis nach 4 Uhr, das war es jetzt, auf ihn warten würde. Er tastete sich durch das vollgestopfte Zimmer. Er war auf einmal müde. Seine Freude und sein Glücksgefühl waren von ihm abgefallen, in dem Augenblick, in dem er das Zimmer betreten. Vielmehr verspürte er plötzlich schrecklichen Kaffeedurst. Er bemühte sich, so leise wie möglich zu sein. Natürlich schmiss er doch etwas herunter, und da war Anna schon aufgewacht. »Guten Abend«, sagte er. »Wie viel Uhr ist es?« fragte sie, nicht eben böse, doch auch nicht freundlich. »Nicht mehr sehr früh«, erwiderte er. 4:27 Uhr, ergänzte er sachlich, auf die schöne Wanduhr schauend. »Hast du die Berliner Antwortnote gelesen?« fragte er, mit der Zubereitung des Kaffees beschäftigt. Anna hatte sie gelesen, auch hatte man bei Dr. Wohlgemuth davon gesprochen. Sie sagte sich, Sepp, sanguinisch wie er sein müsse, als er diese frech ablehnende Note las, aus vielen Himmeln gefallen sein. Sicher war es ein schwerer Schlag für ihn, sicher hatte er alle Contenance verloren, und das war wohl auch der Grund, aus dem er so spät und etwas angetrunken nach Hause kam. »Es ist lediglich ein Manöver«, wiederholte sie also tröstlich irgendwas, was sie gehört hat, »die Sache hinauszuzögern. Die Schweiz wird jetzt zweifellos das Schiedsgericht anrufen, das meinen alle, auch die Zeitungen.« Er aber scheint gar nicht so mitgenommen. »Ich habe den richtigen Kommentar gleich in die Setzmaschine diktiert«, verkündet er stolz. »Es ist ein Kommentar, der sich gewaschen hat. Der Artikel ist großartig geworden.« Er hantiert in der Küche herum, dann kommt er zurück, die Kaffeetasse in der Hand. Es ist ihm ganz recht, dass Anna aufgewacht ist. Das ist egoistisch von ihm, aber er möchte jetzt jemand haben, mit dem er sprechen kann. Und Anna ist eine gute alte Haut, sie hat ihn nicht gefrotzelt wegen der Berliner Note, das muss man ihr hoch anrechnen. Er hob die Tasse zum Mund, trank. »Ach, pfui Teufel«, sagte er und spuckte aus. »Was ist das für ein Gesöff?« Er sprach heftig, er hatte sich so auf den Kaffee gefreut, er war enttäuscht. »Es ist die Milch«, sagte er unmutig, gekränkt, »so ein Saustall. Man sieht es ja, sie ist geronnen.« »Vielleicht sprichst du etwas leiser«, sagte Anna. Sie sprach gedämpft, doch scharf. »Du brauchst den Jungen nicht auch noch zu wecken.« Er sah hoch. Vor der Schärfe ihres Tones zerrissen die letzten Reste des glücklichen Nebels, der um ihn gewesen war. »Es ist beschissen«, dachte er. »Alles ist beschissen.« »Nie werde ich nach München zurückkehren, nie werde ich durch das Siegestor einziehen, nicht einmal dritter Klasse auf dem Hauptbahnhof ankommen werde ich. Die blöden Hammel werden ewig in München bleiben, sie werden sich über die ganze Welt ausbreiten. Anna hat recht, ich hätte bei meiner Musik bleiben sollen, aber es ist gemein von ihr, dass sie recht hat, und jetzt will sie es mir auch noch zeigen. Wenn ich wenigstens mit dem Haserl gegangen wäre.« Anna spürt seine feindseligen Gedanken. »Da plage ich mich ab mit den Pereros und mit dem Pack vom Rundfunk und zermartere mir den Kopf, und er will es nicht einmal. Ich schinde mich ab. Und jetzt schon bin ich alt und hässlich und habe nicht das Geld, es zu verbergen. Für ihn habe ich mich alt gemacht, und jetzt sitzt er da und schaut mich mit solchen Augen an.« Und plötzlich, hart, sagt sie zu ihm, »Bist du ganz gottverlassen, Mensch? Merkst du nicht, wie du dich zum Narren machst? Schmeiß sie doch hin, deine blöde Politik. Merkst du es denn immer noch nicht, dass du dich zum Don Quixote machst?« Kaffee, denkt sie. Morgens um 5 Kaffee und dann meckern, weil die Milch nicht frisch ist. »Verrückt bist du«, sagt sie, lauter, härter. Jetzt ist ihre Stimme gar nicht mehr angenehm und ihr Gesicht ist bösartig. »Ja, verrückt bist du, verrückt!« Solange Sepp sie kennt, hat sie noch nie geschrien. Jetzt aber, in einem Schwall bricht sie heraus, die ganze Bitterkeit, die sich in diesen 2 Jahren in ihr gestaut und die sie immer wieder hinuntergedrängt hat. Sie packt den billigen Steingutleuchter, der sinnloserweise auf dem Nachtkästchen steht. Sie schmettert ihn zur Erde, dass er zerklirrt. Von nebenan klopft es, auch unten klopfen sie. Hans kommt herein, schlaftrunken, erschreckt. »Was ist denn los?« »Geh zurück, mein Junge, geh wieder ins Bett«, stößt sie hervor, angestrengt. »Es ist nichts.« Sie schluchzt heraus, wirft sich bäuchlings zurück ins Bett, sucht ihr Schluchzen im Kissen zu ersticken. Trautwein, maßlos erschreckt, winkt dem Jungen, bittet ihn. »Geh zurück, Hans. Geh wieder schlafen. Es wird gleich besser.« Das Zimmer ist voll von fahlem, widerwärtigem Morgenlicht. Und zum ersten Mal sieht er Anna, wie sie jetzt ist, ganz, ihr Innen und ihr Außen. Er erkennt, wie viel er selber noch hat und wie wenig sie. Plötzlich erkennt er, was das ist, ihre zahllosen kleinen Sorgen, für die er bisher nichts gehabt hat als Ungeduld und bestenfalls gutmütige Verachtung. Sie hat verzichtet auf die Arbeit mit ihm, um ihn vor dem ganzen Dreck zu schützen. Er aber hat es nicht gesehen, hat es nicht sehen wollen. Und jetzt kommt er nach Haus nach einer durchbummelten Nacht und weckt sie und schimpft und flucht, weil ihm die Milch nicht gut genug ist. Heimat und Exil 1934. Axel Milberg las aus dem Roman Exil von Leon Feuchtwanger. Regie Irene Schuck. Bayerischer Rundfunk 2015. Unsere Lesung des Romans ist auch als Hörbuch beim Audioverlag erschienen und das Buch liegt im Aufbauverlag vor. Das war die klassische Lesung in der ARD-Themenwoche Heimat. Fürs Zuhören bedankt sich Judith Heidkamp.